Wien 2, Heinestraße 40. Wohnung von Lina Frey. Lina Frey, geborene Gerber, kam als junges Mädchen aus der GSR nach Wien. Dort heiratete sie Ignaz Frey. Sie führten ein glückliches Leben mit ihrer einzigen Tochter Bettina, meiner Mutter. Nachdem meine Mutter heiratete, zogen sie und ihr Mann auch zu meinen Großeltern. Also lebte ich mein ganzes Leben in Wien zusammen mit den Großeltern, auch nachdem mein Großvater 1935 starb. Es ist ihm viel erspart geblieben. Meine Großmutter war eine sehr liebevolle Frau und sie war für diese Zeit sehr modern. Ich erinnere mich an sie mit der Zigarette im Mund und ihr ständiges Kaffeetscherl nahebei. Sie hat viel gelesen und zitierte Heine, Goethe und Shakespeare. Sie stand ganz früh auf, ging einkaufen, hat dann gekocht und gebacken, nicht nur für uns, sondern auch für die vielen Bekannten und Freunde, die ständig zu uns zur Jause kamen. Ihre Großzügigkeit war ganz enorm. Sie liebte Wien, so wie auch meine Familie, und fühlte sich dem deutschen Kulturkreis zugehörig. Mein Großvater und mein Vater kämpften im Ersten Weltkrieg. Mein Vater erhielt die goldene Tapferkeitsmedaille, da er sein Regiment rettete und dann als Kriegsgefangener 4 Jahre in Sibirien verbrachte. Das Bild meiner Großmutter ist an dem Tag aufgenommen, als meine Eltern und ich nach Amerika flüchteten. Wir wollten sie bald nachkommen lassen, aber es ist anders gekommen. Bald nach unserer Abreise kam sie in eine Sammelwohnung, von dort nach Theresienstadt und schließlich nach Treblinka, wo sie und viele andere unserer Familie dasselbe fürchterliche Schicksal erlitten. Als einziges Kind und einziges Enkelkind war ich meiner Großmutter immer sehr nahe. Noch nach 70 Jahren vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht an ihr tragisches Ende denke. Eva Bregmann, geborene Polivka.